Soweit der Stand bei Redaktionsschluss des vorliegenden Buches. Während in der AfD viele an Maximilian Krah verzweifelten, sprangen ihm zwei wichtige völkische Ideologen zur Seite. Der Verleger und rechtsradikale Strippenzieher Götz Kubitschek bezeichnet am 23. April 2024 auf Sezession die Verhaftung von Gian G. als ein durchsichtiges Manöver, um die Machtbeteiligung der AfD in Deutschland zu verhindern. Und auch der Kopf der identitären Bewegung Martin Sellner trommelte auf seinem Telegram-Kanal für den AfD-Mann. Er hielt den Zeitpunkt der Verhaftung von Gian G. für verdächtig und fordert seine Anhänger auf, Krahs Videos zu verbreiten. Das wundert nicht. Kubitschek bietet in seinem Verlag Sellners und Krahs Bücher im Doppelpack an. Und nach dem Parteitag in Magdeburg am 31. Juli 2023 hatte er auf Sezession gejubelt, Zitat: Wir werden, wenn es so weitergeht, bis zum Ende des Jahres den Begriff Remigration in der Gesellschaft und die Warnung vor bloßem Parlamentspatriotismus in der Partei platziert haben. Krah in Magdeburg, Sellner in Wien. Das sind Zahnräder, das ist die gelungene Verschränkung von Vorfeld und Partei, von Nachdenken und Umsetzen. Zitat Ende. In diesem Artikel lobt Kubitschek ausdrücklich auch Krahs Buch »Politik von rechts, ein Manifest«. Krah habe mit dem Buch an einer politischen Grundlage gearbeitet und sie als Ausweis seiner Ernsthaftigkeit in Buchform vorgelegt. Remigration, Orientierung nach Russland und China und multipolare Weltordnung – all das, fasst der AfD-Politiker in dem Manifest zusammen, sind keine voneinander unabhängigen Ziele. Wenn man sie zusammendenkt, wirken sie wie Teil eines größeren Plans. Die Korrektivrecherche über die Vertreibungspläne und die Russland- und China-Affären von Krah im März und April 2024 haben das Ineinandergreifen der Zahnräder zumindest zeitweise ins Stocken gebracht. Auch TikTok scheint Chinas Mann im Europaparlament nicht einfach so fallen lassen zu wollen. Der auf sozialen Netzwerken aktive Rechtsanwalt Chan Jo-Yun aus Würzburg stellt auf X am 23. April 2024 fest, TikToks chinesischer Betreiber ByteDance bremst Videos über chinesische Spionage oder solche, in denen Maximilian Krah erwähnt wird, in der Reichweite. Yun zeigt dies anhand von Zugriffsdaten seiner TikTok-Posts. Die, in denen Krah oder die Spionageaffäre erwähnt werden, wurden deutlich weniger weit verbreitet. Auffallend auch bei diesem Skandal, dass wieder ein Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten das Scharnier für eine fremde Macht darstellt. Es ist exakt die Form der Einflussnahme, vor der der belgische und der tschechische Premierminister im April 2024 eindringlich gewarnt hatten. Für Krahs auffallende China-Nähe hat dessen Parteifreund, der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter, eine Erklärung. Krah wolle den Rechtsstaat und die Menschenrechte abschaffen und habe die Ideologie der chinesischen KP zum Vorbild für Europa und Deutschland übernommen.